Kundgabe 3942. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.12.1946. Aufgabe der Boten Gottes vor dem Ende. Verkündet denen mein Wort, die ich euch zuführe. So ist es mein Wille, denn die Zeit drängt dem Ende entgegen. Und darum werdet ihr stets die Wege gehen müssen, die ich euch vorgezeichnet habe, von Ewigkeit. Und immer werdet ihr meine Weisheit und Liebe erkennen in meiner Führung. Ihr werdet verstehen lernen, dass auch schwere Lebenslagen für euch erforderlich sind, um selbst daran zu reifen. Denn je höher ihr selbst in der Entwicklung steht, desto erfolgreicher wird euer Wirken vor dem Ende sein, weil ihr dann lebendige Vertreter meines Wortes seid. Mein Wort aber muss den Menschen nahegebracht werden. Sie sollen wissen um die große Verantwortung, die sie ihrer Seele gegenüber tragen. Nur ich selbst kann ihnen rechten Aufschluss geben und dies durch euch. Denn Menschenmund muss verkünden, was von mir ausgeht und von mir zeuget. Durch Menschenmund will ich reden zu allen Menschen. Und ihr sollt mir das Organ sein, durch das ich ihnen meinen Willen künde. Es ist eine große Aufgabe, die überaus segensreich ist für euch selbst und für eure Mitmenschen. Und ihr werdet auch mit Freuden dieser Aufgabe nachkommen. Ihr werdet selbst ein beglückendes Gefühl haben, so ihr in meinem Namen tätig seid. Und jede Gelegenheit zu nützen, wird euer eifriges Bestreben sein. Doch ihr müsstet euch völlig meiner Führung überlassen. Wie ich euch lenke, so müsstet ihr wandeln. Und was ich euch durch die Stimme des Geistes zu tun heiße, müsstet ihr ohne Widerstreben ausführen und darum ständig auf die Stimme in euch hören und ihr werdet tätig sein nach meinem Willen. Unzählige Seelen sind in Not, denn sie stehen nicht in der Wahrheit. Und jeder Irrtum ist eine Gefahr für die Seele. Ihnen die Wahrheit zu bringen, ist ein Werk der Nächstenliebe. Denn die Wahrheit allein macht frei. Sie hebt die Not auf. Und nur die Wahrheit führt zu mir, der ich die ewige Wahrheit selbst bin. Wer also zu mir gelangen will, der darf nicht falsche Wege gehen. Ihm muss der rechte Weg gezeigt werden. Und er muss ihn beschreiten. Er muss das Wort befolgen, das unmittelbar von mir ausgeht und durch meine Boten zur Erde geleitet und verbreitet wird. Und darum führe ich selbst meine Diener den Menschen zu, die Aufklärung begehren, die im Irrtum dahingehen, und sie werden wirken können aller Orten. Überall werden sie guten Boden finden, wo sie aussäen und bebauen können, auf dass ich reiche Ernte halten kann am Tage des Gerichtes. Überall, wo geistige Not ist, sende ich meine Boten hin, auf dass sie den Menschen das reine Evangelium bringen, wie ich selbst es ihnen verkündet habe. Denn die Zeit geht ihrem Ende zu, und großer geistiger Not kann gesteuert werden, so ihr mir willige Diener seid, so ihr eintretet für mein Wort und euch meinen Segen und meine Gnade dazu erbittet. Denn ihr seid meine Stützen in der letzten Zeit vor dem Ende. Ihr seid meine Arbeiter, die ich gedungen habe für meinen Weinberg. Ihr seid meine Knechte, und euer harret große Arbeit, zahllose Äcker zu bebauen. Zahllose Seelen sind einzuführen in die Wahrheit, und so ihr dabei mithelfet, wird der großen geistigen Not gesteuert werden. Und jede Seele, der ihr helfet, wird es euch danken ewiglich. Amen.